Am 17. November überreichte Vincent Martin, Vertreter der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO in der DVK, dem Außenminister der DVK, Ri Yong-ho, sein Beglaubigungsschreiben. Nach der Entgegennahme des Schreibens führte der DVK-Außenminister mit dem Vertreter ein Gespräch.